Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, guten Morgen, und das ist, was ist mit meiner Stimme? Das sind die ersten Worte, die ich heute spreche. Guten Morgen. Es ist der 14. November und das ist ein Freitag. Das heißt, die Woche ist fast geschafft. Es ist fast Wochenende. Und ihr schält euch vielleicht gerade noch so ein bisschen verschlafen aus dem Bett. Da wäre ich jetzt auch gerne. Also in meinem Bett, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich euch jetzt plötzlich ganz nah bin. Hier, ihr hört das Morgenmagazin auf Radio Korax und wir haben ein buntes Programm und jetzt gleich kommen ja auch erstmal die Nachrichten, damit ihr gut informiert seid. Vorher hören wir jetzt noch ein bisschen Musik, die ich gerne zu so früher Stunde hier spiele. Wake Up von Matthew Herbert. Hier sind jetzt die Nachrichten für heute. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sich auf einen Etat für 2026 verständigt, der die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesregierung Republik vorsieht. Das Gremium beendete heute früh in Berlin nach mehr als 15-stündigen Beratungen die sogenannte Bereinigungssitzung. Der Kernhaushalt sieht Ausgaben von rund 525 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung wird auf knapp 98 Milliarden Euro beziffert. Hinzu kommt aber noch die Kreditaufnahme für die Sonderetats für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Die Gesamtneuverschuldung dürfte sich daher auf rund 180 Milliarden Euro belaufen. Noch höher war sie nur während der Corona-Pandemie 2021. Die Fraktionen im Bundestag wollen Details am Vormittag in mehreren Pressekonferenzen erläutern. Das Parlament wird in der Sitzungswoche vom 25. bis 28. November den Haushalt beraten und endgültig über ihn abstimmen. Der Etat bestimmt, wie viel Geld die einzelnen Ministerien 2026 ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden. Die Regierungskoalition aus Union und SPD hat sich auf ein neues Modell für den Wehrdienst geeinigt. Dies gaben die Fraktionsvorsitzenden der drei Parteien zusammen mit Bundesverteidigungsminister Pistorius bekannt. Zentrales Element ist die Musterung. Wie im bereits vom Kabinett gebilligten Gesetzesentwurf von Pistorius vorgesehen, sollen Anfang 2026 in einem ersten Schritt alle 18-Jährigen mit einem Fragebogen angeschrieben werden. Dabei wird auch gefragt, ob sie mindestens 6 Monate dienen wollen. Männer müssen ihn beantworten, Frauen können. Der Fragebogen dient bereits als Teil der Musterung. Ab 2027 soll ein kompletter Jahrgang mit 300.000 Männern vollständig gemustert werden, um einen Überblick über Wehrfähige zu gewinnen. Sollten sich aus diesem Pool nicht genügend Freiwillige für den Wehrdienst melden, muss der Bundestag sich mit der Frage nach einer Bedarfswehrpflicht beschäftigen, deren Ausgestaltung noch völlig offen ist. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsausschuss über diverse Themen beraten. Im Mittelpunkt standen Entlastungen der Industrie bei den Strompreisen und eine Senkung der Ticketsteuer im Luftverkehr. Eine Einigung gab es in folgenden Punkten. Die schwarz-rote Koalition plant Entlastungen der Industrie bei den Strompreisen. Dazu soll in den Jahren 2026 bis 2028 ein staatlich subventionierter Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen eingeführt werden. Außerdem soll eine Strategie zum Bau neuer Gaskraftwerke kommen. Im nächsten Jahr sollten 8 Gigawatt ausgeschrieben werden, die bis 2031 in Betrieb gehen sollten. Zum 1. Juli 2026 will die Koalition die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Merz sprach von einer Größenordnung von etwa 350 Millionen Euro zugunsten der Luftverkehrsindustrie in Deutschland. Wenn es damit Steuerausfälle geben sollte, wovon auszugehen ist, würden diese im Verkehrsetat verbucht. Die Luftverkehrssteuer war zum 1. Juli 2024 deutlich angehoben worden. Ein sogenannter Deutschlandfonds soll für einen Investitionsschub in der Wirtschaft sorgen. Der Fonds soll nach Angaben von Bundesfinanzminister Klingbeil als Andockstelle für privates Kapital dienen, um neben den bereits auf den Weg gebrachten öffentlichen Investitionen private Gelder zu mobilisieren. Musik Nach längeren Verhandlungen haben sich die USA und Argentinien auf ein Handelsabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Argentinien einer Reihe von US-Produkten wie Chemikalien, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen privilegierten Zugang zu seinem Markt gewährt, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses hervorgeht. Im Gegenzug werden die Vereinigten Staaten demnach Zölle auf bestimmte Rohstoffe und Pharmaprodukte aufheben. Zudem wurden Absprachen etwa zum Abbau von Handelsbarrieren zum Umweltschutz und zu Subventionen getroffen. Ähnliche Vereinbarungen schloss die US-Regierung auch mit Ecuador, Guatemala und El Salvador. Die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe werden WissenschaftlerInnen zufolge in diesem Jahr einen neuen Rekordwert erreichen. Laut einer Studie des Global Carbon Project wird der Ausstoß um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr steigen. In den vergangenen 10 Jahren habe der jährliche Anstieg im Schnitt 0,8% betragen. Angesichts der Zunahme der Kohlenstoffemissionen werde es nahezu unmöglich, die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad zu begrenzen. Dieses Ziel war 2015 beim Pariser Klimaabkommen vereinbart worden. Soweit die Nachrichten für heute, den Freitag, den 14. November. Und wenn ihr jetzt auch denkt, dass ihr gerne woanders wärt, dann teile ich eure Gedanken und habe das passende Lied dazu für euch auf dem Plattenteller liegen. Wenn man woanders wär, vielleicht an der Küste oder vielleicht nebenan, woanders, wenn man an einer Post stehen könnte oder am Meer, im Schnee vielleicht, im Schnee. Der unter den Füßen knirscht, an einem Berg, bei einer Hütte, woanders, am Meer, an der Post, am Dienstag oder morgen, nur woanders, aber wo? Nur wo, wo ist man woanders? Und wo ist man anders? Im Schnee vielleicht, der unter den Füßen knirscht. An einem Berg, bei einer Hütte, woanders. Ach, am Meer, an der Post, am Dienstag oder morgen, nur woanders, aber wo, nur wo, wo ist man woanders und wo ist man anders? Thank you.

Carol Cool mit Upside Down. Hier gehört im Morgenmagazin. Und wir wollen jetzt nach Magdeburg blicken. Da gibt es im Grunde schon seit mehreren Jahren eine Kontroverse um Bebauungspläne. Der Trümmerhügel, das ist ein Altstadtgrundstück an der Elbe in Magdeburg, der soll nämlich bebaut werden. Jetzt ist da Wald und ein Investor hat 2023 Pläne für 3 Wohnhäuser da vorgestellt, die dahin gebaut werden sollen. Und wir haben jetzt hier einen Kommentar von Laura, die lebt in Magdeburg und hat das Vorhaben rund um den Trümmerberg, der auch Trümmi genannt wird, für uns kommentiert. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad an der Elbe entlang und dort bin ich immer ganz besonders glücklich, wenn ich an einem bestimmten Ort vorbeikomme. Und ihr müsst euch vorstellen, dort ragen links und rechts von meinem Fahrradweg oder Fußgängerweg alternativ auch Bäume in die Höhe. Und diese Bäume sind so hoch, dass ich meinen Kopf richtig in den Nacken legen muss, um die Baumkronen zu sehen. Und wenn ich die Baumkronen sehe, sehe ich gar nicht viel weiteres, denn das Blätterdach ist so dicht, dass man teilweise den Himmel gar nicht sehen kann. Und gerade im Sommer ist dieser Ort sehr schön, wenn ich mit meinem Fahrrad da durchfahre, weil er viel kühler ist als die Umgebung. Irgendwie bekomme ich dann immer so ein bisschen eine Portion Urwald-Feeling in meinen Tag und manchmal hoppelt auch das ein oder andere Kaninchen vor meinem Weg. Dieser Ort hat sogar einen Namen und den habe ich erst vor kurzem gelernt, denn ich bin zufällig auf eine Gruppe von NaturschützerInnen vorbeigekommen. Streng genommen bin ich unter ihnen langgelaufen, denn sie saßen in einem Baumhaus. Sie besetzen nämlich Trümmi, Spitznamen meines Urwaldes. Der offizielle Name ist übrigens Trümmerberg. Warum sie den Trümmerberg besetzen? Trümmi soll bebaut werden. Ein Investor hat nämlich vor kurzem Pläne veröffentlicht, dass er 3 Wohnhäuser und Parkplätze dort bauen möchte. Das Ganze in einem Gebiet, was eh schon in den letzten Jahren sehr bebaut und versiegelt wurde. Dass das an dieser Stelle aus verschiedensten Gründen keine gute Idee ist, möchte ich jetzt kurz vorstellen. Erstens, der Trümmerberg, wie sein Name vielleicht andeutet, ist auf Trümmerschutt entstanden. Das heißt, dass neben dem Schutt dort auch Giftstoffe und andere Abfälle liegen und durch den Abriss könnten diese freigesetzt werden. Das könnte eine enorme Gefahr für die AnwohnerInnen und PassantInnen sein, wie auch die AktivistInnen finden. Diese Rodung sorgt dafür, dass extrem viel Feinstaub in die Luft kommen könnte und der ist sogar krebserregend für die ganze Innenstadt betreffen. Auch wirklich nachgewiesen, dass dieser Feinstaub die Luftqualität in der Innenstadt für Jahre verschlechtern würde. Wir sehen auch, der Hassel ist hier direkt, das ist ein belebter Ort. Dann der Abenteuerspielplatz am Hassel, das sind halt extrem viele Kinder, die dort spielen. Zweitens, außerdem müssten die schönen Bäume und Büsche gefällt werden. Außerdem würde dadurch der Lebensraum von vielen Tieren genommen werden. Zwar sollen neue Bäume gepflanzt werden, aber das Ganze soll 4 Kilometer vom eigentlichen Ort entfernt stattfinden und außerdem sind viel zu wenige Bäume geplant. Und zuletzt könnte die Bebauung das Stadtklima in Magdeburg verschlechtern. Dazu ein Kommentar aus der Sendung mit der Maus. Gerade die versiegelten Oberflächen, diese sehr massiven Oberflächen aus Asphalt und Beton, die speichern die Sonnenenergie. Wir nennen das Absorbieren. Die Energie wird aufgenommen und dann aber auch zeitversetzt wieder an die Umgebung abgegeben, dass die gespeicherte Energie wieder hoch in den Stadtraum geht. Und deswegen merken wir auch in Städten den Hitzeinsel-Effekt. Und Trümmi, der Trümmerhügel, ist genau diese wichtige Kaltluftschneise für die Magdeburger Innenstadt. Also, während andere Städte gerade am Entsiegeln sind und Grünflächen schaffen, will Magdeburg in der Innenstadt versiegeln und Bäume abholzen. Ein Kommentar von Laura zum aktuell besetzten Wald Trümmi in Magdeburg. Und wenn ihr euch dazu weiter informieren wollt, könnt ihr auf die Webseite www.trümmerberg-bleibt.de schauen oder ihr gebt einfach Trümmerberg ein. Da findet ihr alle Infos dazu, wie ihr den Ort findet. Und worüber sich die Leute da vor Ort freuen. Es gibt eine Möglichkeit, Geld zu spenden. Und wenn ihr nicht nur für ein paar Stunden, sondern länger da vorbei schauen wollt, dann wird hier empfohlen, einen Schlafsack und eine Isomatte mitzubringen. Und genau, der ja, Aufbau Ost oder was auch immer, die, also diese Erkenntnis, dass Magdeburg ja irgendwie ganz schön was hermacht mit der Elbe und so, die hatte ich auch letztens, als ich da mit dem Fahrrad auch die Elbe lang gefahren bin in die Stadt rein. Und da gibt es auf jeden Fall schon einige ja so Häuser, die dem entsprechen, was da jetzt geplant ist, irgendwie ziemlich schick und wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Da ja, habe ich dann manchmal das Gefühl, dass irgendwie läuft da so grundlegend manches vielleicht auch falsch. Lächeln und Winken. Das war ein Song von Voodoo Game, einer französisch-togolesischen Band, trägt den Titel Something's Going Wrong, naheliegend, wenn man den Song gehört hat. Wir haben das heute früh schon in den Nachrichten gehört, dass die Klimakrise sich durchaus auch ein bisschen zuspitzt aktuell. Und vor einem Monat, am 13. Oktober, wurde der Global Tipping Points Report 2025 veröffentlicht. Und Tipping Points sind die sogenannten Kipp Punkte, wo Auswirkungen der menschengemachten Klimaerwärmung nicht mehr umkehrbar sind. Bei den tropischen Korallenriffen ist dieser Kipppunkt bereits erreicht. Und über dieses Thema und den Report allgemein sprach Radio Loro aus Rostock mit Franziska Saalmann. Sie ist Meeresbiologin und arbeitet bei Greenpeace Deutschland und erklärt uns mal, wer den Report herausgegeben hat und was da drin steht. Der Global Tipping Points Report 2025, der wurde von einem internationalen Forschungsteam herausgegeben unter der Leitung der Universität von Exeter aus dem Vereinigten Königreich. Und da sind über 160 WissenschaftlerInnen aus 23 Ländern beteiligt gewesen, auch unter anderem das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung aus Deutschland. Und dieser Report, der wird eben jährlich herausgegeben. Ja, auf welchen Daten basiert eigentlich dieser Report? Also der Report, der basiert auf einer Vielzahl von aktuellen Datenquellen und auch Modellierungen. Und unter anderem nutzt er auch die neuesten Klimamodelle vom Weltklimarat und berücksichtigt dann eben auch die Temperaturdaten, die aufgezeichnet werden. Und da sind wir inzwischen auch schon so weit, dass die globale Erwärmung eben bei etwa 1,4 Grad liegt. Also ja, nahe dem 1,5 Grad-Ziel, das wir uns ja gesetzt haben, das nicht zu überschreiten. In dem Bericht wird ja der Begriff Tipping Points bzw. Kipppunkte erwähnt. Was bedeutet das in diesem Kontext eigentlich? Kipppunkte, das sind kritische Schwellen in unserem Erdsystem, die, wenn sie überschritten sind, unumkehrbar sind. Und selbst wenn die ursprüngliche Ursache später wieder verschwindet, sind dann eben Kipppunkte erreicht. Und das kann sich auf verschiedene negative sowie auch positive Szenarien beziehen. Einen ersten Kipppunkt sollen wir laut des Berichtes bereits überschritten haben. Und zwar geht es um das Aussterben der Warmwasserkorallen. Das klingt ja sehr dramatisch. Also die sind denn in absehbarer Zeit alle ausgestorben? Wie kann das sein? Ja, laut dem Global Tipping Points Report diesen Jahres haben tropische Korallenriffe tatsächlich ihren Kipppunkt bereits überschritten, als erstes System nun, aufgrund der globalen Erwärmung. Also das ist eine menschengemachte Ursache hier, und wenn die Meere sich erhitzen, dann stoßen Korallen eben ihre Lebenspartner, das sind mikroskopisch kleine Algen, ab, und dann drohen sie auch zu sterben, wenn die Hitzeperiode im Wasser andauert. Und das ist die sogenannte Korallenbleiche. Und ja, laut dem Global Tipping Points Report ist die globale Erwärmung eben schon so weit vorangeschritten, dass wir die Korallen, die tropischen Korallen, auf Dauer verlieren werden. Das bedeutet nicht, dass alle Korallen verschwinden werden, aber sie verlieren ihre Funktion, also die tropischen Korallenriffen. Das betrifft jetzt nicht Tiefseekorallenriffe, Kaltwasserkorallenriffe, sondern eben diese tropischen Warmwasserkorallenriffe, die auch wichtig dafür sind, zum Beispiel Erosion, Küstenschutz, Artenvielfalt zu erhalten. Und dadurch, dass der Kipppunkt jetzt als überschritten gilt, wird diese Funktion wahrscheinlich verloren, und ja, ein Großteil der globalen Warmwasserkorallen wird auch verschwinden in den kommenden Jahrzehnten. Da gibt es ja das Great Barrier Reef in Australien, oder im Roten Meer gibt es so wunderschöne Korallenriffe. Ab wann sind die denn weg? Das kommt jetzt gefühlt doch relativ schnell, zumindest für mich. Ja, wir befinden uns schon mittendrin. Also wir hören seit Jahren auch schon, dass die Massenbleichen am Great Barrier Reef konkret, aber auch global zunehmend in immer kürzeren Abständen stattfinden, dass massenhaft Riffe ausbleichen und sich eben nicht wieder erholen. Und das wird jetzt in den kommenden Jahren eben noch weiter zunehmen. Wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass wir die Erderwärmung und unsere Emissionen so drastisch wie möglich, so schnell wie möglich eindämmen, um noch zu retten, was zu retten ist, und gerade auch das Kippen von weiteren Systemen zu verhindern, zum Beispiel vom Amazonas-Regenwald oder von Gletschersystemen. Was bedeutet denn das Aussterben der Warmwasserkorallen für die Natur im Meer, aber auch für die Menschheit? Also Korallen sind auf vielerlei Hinsicht wichtig für die Artenvielfalt im Meer, aber auch für uns Menschen an Land. Also Millionen Arten wachsen, jagen und leben in Korallenriffen und sie schützen eben die Küsten vor Sturmfluten, ernähren Menschen und liefern sogar Medikamente oder die Grundlage für Medikamente. Und wenn sie dann verschwinden, verlieren wir eben nicht nur die Artenvielfalt, sondern verlieren auch Sicherheit und Nahrung. Und deshalb ist ihr Schutz eben kein Luxus, sondern auch für viele Menschen überlebenswichtig. Sie haben eben schon andere Kipppunkte erwähnt, die dann auch auf uns zukommen. Unter anderem habe ich gelesen, der Amazonas-Regenwald soll auch verschwinden. Wie kommt es denn dazu? Hat das auch was mit den wärmeren Temperaturen zu tun? Der Tipping Points Report, der nennt noch weitere mögliche Kipppunkte und darunter ist auch der Amazonas-Regenwald, der besonders gefährdet ist. Der könnte sich eben durch die Entwaldung, durch das Abholzen, die Klimakrise und zunehmende Brände auch am Ende in sowas wie eine trockene Savanne verwandeln. Und dieser Übergang wäre dann auch unumkehrbar. Das heißt, wenn wir nicht genug tun, um das aufzuhalten, dann wird das ursprüngliche, ja, der ursprüngliche Regenwald nicht erhalten bleiben können. Und der Amazonas, der speichert eine Unmenge an CO2, circa 100 Milliarden Tonnen. Und der Kollaps würde eben dann die Klimakrise massiv beschleunigen. Und ja, laut dem Report sind bereits 20-25% des Amazonas-Regenwalds zerstört. Und der Kipppunkt könnte dann ab etwa 30-40% erreicht sein. Also da bewegen wir uns leider stark drauf zu. Wann kann das ungefähr der Fall sein? Können Sie das abschätzen? Hoffentlich gar nicht, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass es eben nicht eintritt. Und ja, wenn es mit der aktuellen Rate voranschreitet, dann könnte es halt in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten aber schlimmstenfalls der Fall sein. Es wurden ja noch weitere Kipppunkte benannt, unter anderem das Auftauen der Permafrostböden. Was hätte das für Konsequenzen? Ja, Permafrostböden, das sind eben Böden, die dauerhaft, permanent eigentlich gefroren sind, vor allem in den polaren Regionen. Und die speichern eben auch große Mengen an organischem Material, eben auch an Kohlenstoff. Und durch die globale Erwärmung beginnt dann der Boden aufzutauen. Und das hat wiederum dann dramatische Folgen, weil dabei auch CO2 und auch Methan, was nochmal klimaschädlicher ist, freigesetzt wird. Und dadurch entstehen dann Rückkopplungseffekte. Also dadurch, dass mehr Treibhausgase freigesetzt werden, geht die Erwärmung wieder schneller voran, mehr Permafrostböden oder auch mehr Gletscher tauen auf und am Ende werden noch mehr Emissionen freigesetzt. Und laut dem Tipping Points Report droht eben auch hier beim Permafrost ein kritischer Kipppunkt erreicht zu werden. Ein Großteil der Permafrostböden sind bereits instabil in einigen Regionen und ja, es ist auch nicht so einfach, diesen Prozess zu kontrollieren, da er oft in sehr entlegenen Regionen stattfindet. Und wenn wir erstmal ja, mit den Emissionen so weitermachen, dann droht es schnell außer Kontrolle zu geraten. Und deshalb heißt es auch hier, wir müssen unbedingt besser darin werden, unsere Emissionen zu drosseln. Also ein Kipppunkt, der auch immer wieder mal benannt wurde in der Vergangenheit, der auch sehr dramatisch ist, ist das Abreißen des Golfstroms in der Atlantik, wie es umgangssprachlich heißt, unsere Warmwasserpumpe für Europa. Wie sieht es damit aus? Der wurde auch erwähnt. Was kommt auf uns zu? Ja, der Golfstrom, der ist Teil der atlantischen meridionalen Umweltzirkulation, wenn man es genau nimmt. Und das ist eine ganz wichtige Meereszirkulation und auch im Global Tipping Points Report eben behandelt. Kurz heißt diese Zirkulation Amok und diese Amok-Zirkulation, die transportiert eben warmes Wasser aus den Tropen in den Norden und führt kaltes Wasser in der Tiefe dann zurück in die Tropen und sie reguliert dadurch auch das Klima bei uns in Europa und eben auch in anderen Teilen der Welt und beeinflusst dadurch auch Regenfälle und auch ja, die Ökologie im Meer. Und es ist seit einiger Zeit so, dass beobachtet wird, dass diese Zirkulation abgeschwächt wird. Dadurch werden dann tropische Regionen heißer und feuchter und auch uns drohen dann extremere Wetterereignisse. Zusätzlich könnte auch der Meeresspiegel noch mehr ansteigen, wenn diese Zirkulation weiter abschwächt oder am Ende auch zusammenbricht. Und dazu wird gerade ganz viel geforscht, wie es damit in Zukunft aussieht. Also sie ist zumindest schon messbar abgeschwächt und Es könnte sogar so weit sein, da deuten einige Studien darauf hin, dass in diesem Jahrhundert noch der Kipppunkt erreicht wird. Aber auch hier ist es wieder höchst notwendig, dass wir eben unsere Emissionen reduzieren, um das zu verhindern, weil das wirklich dramatische Folgen für unser aller Leben hätte. Diese dramatischen Folgen wurden schon des Öfteren beschrieben. Und zwar heißt es denn häufig, wir kriegen so ein Wetter wie in Kanada. Ja, das ist erstmal kontraintuitiv zu dem, was man von der Klimakrise, globale Erwärmung etc. versteht. Aber tatsächlich ist es so, wenn der Golfstrom oder eben diese Amok-Zirkulation kippt, dass wir dann in Europa abgekühlt werden. Also die Winter können dann härter werden, trotz der globalen Erwärmung. Also das Wetter wird einfach extremer und andersrum werden aber dann Regionen wie Westafrika und auch der Nordosten von Brasilien immer heißer und trockener. Regenzeiten könnten dort ausfallen, was auch wieder dramatische Folgen hätte für das Leben der Menschen dort und für unser Leben hier eben auch. Ja, es würde einfach zu extremeren Wetterereignissen in beide Richtungen, also sowohl zu kaltem als auch zu heißem Wetter führen. Ja, das klingt ja jetzt alles sehr drastisch. Der Bericht nennt aber auch positive Kipppunkte. Was ist damit gemeint? Genau, der Report spricht auch von positiven Kipppunkten, also indem sich Trends selbst verstärken in Richtung positive Folgen für Klima, Gesellschaft und Umwelt, wo wir am Ende dann nachhaltigere Zustände erreichen. Das kann im Bereich von Energie sein, dass wir auf erneuerbare Energien so sehr umsteigen, dass fossile Energien eben verdrängt werden und der Einsatz von erneuerbaren Energien sich auch wirtschaftlich noch mehr lohnt, dass im Bereich von Mobilität eher auch von Verbrenner auf E-Mobilität oder öffentlichen Verkehr umgestellt wird. Und diese Beispiele gibt es eben auch noch dann für andere Felder wie Ernährung und auch Finanzen. Und das wird in diesem Report eben auch behandelt. Was ist denn politisch nötig, um weitere Kipppunkte zu verhindern? Ja, wir müssen so schnell wie möglich aus fossilen Energien aussteigen. Also wir dürfen keine neuen Öl-, Gas- und Kohleprojekte mehr in die Welt setzen, müssen auch bei Subventionen für fossile Energien schauen, dass wir die eben abschaffen und stattdessen besser erneuerbare Energien subventionieren und müssen gleichzeitig auch natürliche Kohlenstoffsenken wiederherstellen. Das sind zum Beispiel auch Mangrovenwälder, Moore und Wälder und insgesamt ja auch im Bereich der globalen Klimagerechtigkeit nachschärfen. Also weil der globale Süden eben überproportional auch schon betroffen ist von der Klimakrise, da schauen, dass auch die Industrieländer und der globale Norden eben noch mehr in die Pflicht genommen wird und ja, positive Kipppunkte, die der Report ja auch nennt, mehr zu fördern. Also auch politische Anreize zu setzen für die Mobilitäts-, Ernährungswende etc. Und am Ende sind die Kipppunkte eben nicht abstrakt, sondern reale Schwellen, die wir gerade überschreiten. Und deshalb muss die Politik in vielen Fällen und global jetzt handeln. Und der erste Kipppunkt der Korallensysteme ist eben ein lautes Alarmsignal jetzt wirklich, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Wie hoffnungsfroh sind Sie, dass das alles so passiert? Gerade haben wir eine CDU-Regierung, die sich ja in den vergangenen Jahren doch immer eher als Klimabremse betätigt hat oder als zweitstärkste Partei aktuell ist die AfD, die ja den Klimawandel leugnet, genauso wie die Trump-Regierung. Wie hoffnungsfroh sind Sie da? Es ist gerade nicht einfach, hoffnungsfroh zu sein, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und es ist jetzt kein so blinder Optimismus, es wird schon alles gut gehen, sondern es ist wirklich mehr denn je, wir müssen uns dafür einsetzen, weil von alleine wird es nicht passieren und wir müssen uns auch gegen viele rückwärtsgewandte Politiken im Moment einsetzen und eben da leider noch mehr uns anstrengen, als es davor schon der Fall war. Aber es ist noch möglich, jedes zehnte Grad, um das wir die Klimakrise eindämmen, ist unglaublich wichtig und deshalb da können wir noch einiges reißen, aber es ist allerhöchste Zeit und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es von alleine oder durch technische Innovationen, die dann irgendwie schon kommen würden, seinen Gang gehen wird, sondern wir müssen die Politik da noch stärker in die Pflicht nehmen und die Wirtschaft laut bleiben, lauter werden sogar noch und ja, uns gemeinsam dann auch für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Das sagt die Meeresbiologin Franziska Saalmann zum Global Tipping Points Report 2025. Sie arbeitet bei Greenpeace und war mit Radio Loro aus Rostock im Gespräch über den Report, besonders über den Kipppunkt der tropischen Korallenriffe, der mittlerweile erreicht ist. Und falls ihr euch gefragt habt, was los ist bei Radio Loro, die benutzen da scheinbar einen fetten Kompressor, haben die sich da reingelegt. Und dann klingt die Stimme so fett und ist so gleichmäßig laut gemacht. Wir bei Korax haben das hier nicht, deswegen habe ich hier eine ganz natürliche Stimme. Und falls ihr jetzt euch auch vielleicht fragt, was könnt ihr tun in Angesicht dieser grauslichen Klimakrise und den Nachrichten darüber, da habe ich eine Idee für euch. Es ist heute globaler Klimastreik, das findet ihr unter fridaysforfuture.de, da gibt es eine Karte, wo man die entsprechende Demo finden kann, wo man hingehen kann. In Dresden wäre das heute um 15.30 Uhr auf dem Alaunplatz in Freiberg bei Dresden. So nah ist es auch nicht, aber 17 Uhr am Obermarkt. In Leipzig gibt es auch eine Demo, da weiß ich jetzt die Uhrzeit nicht. In Halle geht's los um 16 Uhr an der Oper. Und dann übers Steintor zum August-Bebel-Platz und wieder zur Oper. In Potsdam schon um 12 Uhr, in guter alter Tradition zu Greta Thunberg, um 12 Uhr am Rathaus Babelsberg und in Berlin am Pariser Platz um 16 Uhr. Und falls jetzt die Stadt, wo ihr verortet seid, nicht dabei war, dann schaut doch da einfach selber nochmal kurz in diese Karte rein und informiert euch. Es ist jetzt hier kurz vor 8 und gleich kommen hier nochmal ein paar Nachrichten für euch. Vorher habe ich noch ein kleines Stück Musik.

vergeben, meine Seele und mein Leben, und die nähme sie mit sich hinfort, und die nähme sie mit sich hinfort. Das war hier Reinhard May im Morgenmagazin mit dem Song In meinem Garten, der von 1970 aus seinem Album Aus meinem Tagebuch stammt und der aktuell ziemlich trendet, nachdem der Song in einer Doku über den Rapper Haftbefehl taucht ist, wo eben er erklärt, dass er in einer Lebenskrise diesen Song gehört hat und er ihm ganz viel Kraft gegeben hat. Und wir wollen jetzt hier blicken auf eine aktuelle Entwicklung, die ja vorgestern stattgefunden hat. Gegen Mittag ereignete sich ein mutmaßlicher Fall von körperlicher Gewalt eines Professoren gegenüber einer studierenden Person, die im Hörsaal für den Protest gegen die Gründung der AfD-Jugend mobilisieren wollte. Paulina aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax hat mit der betroffenen Person gesprochen und verspürte das Verlangen danach, die aktuellen Geschehnisse an der Uni Leipzig zu kommentieren. Kurz nachdem die Universität Leipzig in den vergangenen Tagen durch den Skandal rund um den Juraprofessor Tim Drügalla mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, steht bereits der nächste Vorwurf im Raum. Diesmal steht das Institut für Soziologie in der Kritik. Konkret berichtet eine Person, die sich bei der Initiative Widersetzen Leipzig engagiert, von einem Vorfall in den Räumlichkeiten der Uni, der sich am 12. November ereignet haben soll. Was genau passiert ist, schildert die betroffene Person gegenüber Radio Korax selbst. Ich bin in die Vorlesung reingegangen, so kurz bevor es losging, also er hat auch noch nicht referiert, und habe ihm gesagt, dass ich hier kurz eine Ansage an die Kommilitonen machen möchte. Er wollte das nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Und genau, habe halt gesagt, hey, am 29. November will sich die AfD-Jugend gründen. Das ist der faschistische und sozusagen ja auch, also ja, einfach rechtsradikale Flügel auch von der AfD. Ich glaube, wir können das verhindern und dafür braucht es euch. Beziehungsweise dazu bin ich gar nicht gekommen, so viel zu sagen, weil er mir dann auch gleich ins Wort gefallen ist und versucht hat, das zu unterbinden. Und ich bin dann schon wieder die Treppe sozusagen Richtung Ausgang hochgegangen. Und habe das halt noch weiter versucht und er ist mir dann hinterher und hat mich echt so am Kragen gepackt, rausgedrängt und dann vor der Tür so auf den Boden geschubst. Und da waren dann auch gleich, also schon im Hörsaal, haben halt Leute so angefangen zu rufen, hey, lass das. Und es gab so Aufruhr und viele sind dann auch mit rausgekommen und draußen waren auch viele Leute und haben das dann halt gesehen, wie ich auf dem Boden lag. Und ich war schon echt geschockt, also ich habe auch so voll gezittert. Und bin wieder aufgestanden und das, ja, dachte dann auch nochmal so ein bisschen, okay, krass, wenn das irgendwie so die Konsequenzen sind, wenn man zu einer antifaschistischen Demo aufruft, so, wo sind wir schon hingekommen mit so Meinungsäußerung an den Hochschulen? In Hörsäle zu gehen, um für Demonstrationen zu mobilisieren, sei eine der Formen, wie die einzelnen Ortsgruppen von Widersetzen bundesweit auf ihre Aktion aufmerksam machen, erzählt Robin von Widersetzen Leipzig. Dass der Professor für Soziologie und Methodenlehre, Roger Berger, so aggressiv auf den Protestaufruf reagierte, machte Robin deswegen fassungslos. Als 1,50 Meter große Person sei Robin gegenüber dem Soziologieprofessor körperlich deutlich unterlegen. Bergers Reaktion stünde dennoch nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, das ist oft so, dass sowas dann so die Spitze vom Eisberg ist. Also ich habe an dem Tag erfahren, dass er sehr unbeliebt ist und dass sehr viele ein Problem mit ihm haben und unangenehme Erfahrungen auch schon davor gemacht haben. Von weiteren Aktionen will sich die Initiative Widersetzen Leipzig durch den Vorfall in der Universität nicht abhalten lassen. Denn ein starker Protest gegen die Gründung der AfD-Jugend in Gießen sei wichtiger denn je. Wir machen weiter Vorlesungsinterventionen und wir haben auch danach eine Ansage in der Mensa gemacht, also mit einem Megafon. Und heute war ich nicht dabei, das heißt, ich weiß nicht, in welche Vorlesungen die heute gegangen sind. Und ich glaube, ich ziehe daraus als Konsequenz, dem Protest nochmal mehr Bedeutung zu geben gegen die AfD, weil ich sagen würde, dass die schon so der Treiber davon sind, dass so ein antidemokratischer Diskurs gerade läuft und man halt nicht mehr mit Argumenten redet, sondern mit Gewalt. Und ich auch denke, wenn die AfD-Jugend sich gründet, wird sie das auch systematisch auf der Straße verfolgen, so eine Umgangsweise, und denke halt, wir müssen uns dem widersetzen und dafür noch mehr Leute nach Gießen holen. In Reaktion auf den Vorfall am vergangenen Mittwoch plant Widersetzen Leipzig gemeinsam mit dem Sozialistischen Studierendenverband, kurz SDS, in der kommenden Woche kurzfristig eine Demonstration abzuhalten. Außerdem rief der Fachschaftsrat Soziologie noch am selben Tag die Studierenden, die während des Vorfalls im Hörsaal anwesend waren, dazu auf, ihnen ihre Eindrücke zu schildern, um gegebenenfalls besser gegen Fehlverhalten vorgehen zu können. Robin fordert aber auch Konsequenzen von der Universität Leipzig. Ich finde halt, genau, er ist sozusagen eine krasse rote Linie überschritten und sollte ein Disziplinarverfahren dafür bekommen. Und ich finde, so jemand darf nicht lehren an der Uni Leipzig oder eigentlich auch an keiner Uni. Auch im Fall von dem Leipziger Juraprofessor Tim Drügalla fordern Studierende eine klare Distanzierung der Universität. Drügalla fällt schon länger durch fragwürdige Postings auf der Plattform X auf und ist außerdem Mitglied der rechten Partei Team Freiheit. Das STU-Radio Leipzig berichtete von einer Kundgebung, die vergangene Woche abgehalten wurde. Wir sehen, durch die fehlende Transparenz bei Fällen von Machtmissbrauch und die fehlende Bereitschaft der Uni, sich von reaktionären, menschenfeindlichen Positionen zu distanzieren, werden bestehende Machtverhältnisse bewusst aufrechterhalten. Ja, und der Jura-Prof Tim Drügalla hat auch kürzlich die linken Politikerin Heidi Reicheneck im Internet attackiert. Er postete ein Porträt von ihr, das an einer Kühlschranktür klebt, und hat dann geschrieben, weil diese Kühlschranktür so schlecht schließt, müsse man immer mit der Faust dagegen schlagen. Und das Bild von Heidi Reicheneck soll ein Reminder dafür sein. Der Jura-Professor Tim Drügalla wird jedoch nicht als Einzelfall gesehen. Ein Student auf der Kundgebung am Donnerstag, den 6. November, kritisierte die Fakultät auch für ihren Umgang mit Vorwürfen des sexuellen Machtmissbrauchs. Das sind ja auch nicht nur Profs, es sind auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die ganz häufig Studentinnen einladen, anschreiben, wie auch immer, einfach unangemessen behandeln. Und mein Eindruck ist, dass man das leider erst durch andere Studis erfährt und das so ein bisschen einfach verschwiegen wird auch. Die juristische Fakultät reagierte erst am 23. Oktober auf Beschwerden, sexuellen Machtmissbrauch nicht konsequent zu verfolgen. In einem Statement schilderte die Fakultätsleitung ihr reguläres Vorgehen bei Machtmissbrauch und Übergriffen und betonte, wie ernst sie solche Fälle nehme. Dabei betonen die Dekanin Prof. Dr. Katharina Beckemper und der Prodekan Prof. Dr. Marc Desens, dass für sie an oberster Stelle der Opferschutz stehe. Das Statement liest sich wie ein Appell an die aufgebrachte Studierendenschaft. Habt mal Geduld. Wir befinden uns in einem Prozess der rechtlichen Beratung und sind im Austausch mit den Betroffenen. Das Bild, das sich hier abzeichnet, ist schockierend. An der Universität Leipzig werden anscheinend Professoren beschäftigt, die durch digitale rechte Hetze auffallen und körperlich unterlegene Menschen zu Boden bringen. Die Universität duldet dadurch nicht nur Machtmissbrauch und überlässt die Studierenden sich selbst, sondern normalisiert ein rechtes und patriarchales Klima in einem Raum, der für Bildung und Forschung stehen sollte. Was es nun braucht, ist eine transparente und ehrliche Auseinandersetzung der Universität Leipzig mit Lehrkräften, die mutmaßlich rechtes Gedankengut teilen und oder sich übergriffig ihren Studierenden oder anderen Menschen gegenüber verhalten. Denn das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studierenden ist von einer extremen Machtasymmetrie geprägt. Wenn Professoren dieses Abhängigkeitsverhältnis ausnutzen, um StudentInnen zu belästigen, physisch anzugreifen oder rechte Hetze im Netz zu verbreiten, werden die Betroffenen und potenziell in der Zukunft Betroffene mit diesem Problem alleingelassen. Die Universität Leipzig trägt die Verantwortung dafür, dass sich das jetzt ändert. Sie muss klar Stellung beziehen und konsequent danach handeln. Das war ein Kommentar von Paulina aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax. Widersetzen mobilisiert mit ihren Aktionen aktuell zu dem Protest nach Gießen, wo am 29. und 30. November die Gründung der AfD-Jugend stattfinden soll. Die Gründung kann auch als Neugründung verstanden werden. Ihre Vorgängerorganisation Junge Alternative hatte sich im Frühjahr 2025 aufgelöst, nachdem die Organisation bundesweit als gesichert rechtsextrem eingestuft worden war. Musik. Jazzband Two Times Nothing mit dem Song Fuck Box. Und ich möchte noch kurz was nachreichen zu dem Kommentar, den wir gerade gehört haben, beziehungsweise dem Soziologieprofessor Roger Berger, der am Dienstag handgreiflich geworden ist gegen eine Studierende, nee, am Mittwoch, am 12. November. Der hat sich mittlerweile für den Vorfall entschuldigt, weil das ja auch ziemliche Wellen geschlagen hat. Und sagt, er hätte halt die Universität als politisch neutralen Ort verteidigen wollen sozusagen und sagt aber auch, dass es ein Fehler war, da so handgreiflich einzugreifen. Von daher bleibt da jetzt wahrscheinlich das Ordnungsverfahren erstmal bleibt hier aus, aber trotzdem ist es wichtig, solchen Leuten vielleicht auch klarzumachen, dass es solche politisch neutralen Räume nicht gibt, sondern dass irgendwie Politik etwas ist, was alles durchdringt. Und wir hören jetzt noch einen kleinen Song von Patrick Cowley, Do It Any Way You Want. Cowley mit Do It Any Way You Wanna im Morgenmagazin gehört um kurz nach halb neun. Und wir blicken jetzt auf ein Ereignis, was aktuell läuft. Anfang der Woche ging der UN-Klimagipfel in Belém in Brasilien los. Die EU-Staaten haben sich vorab auf ein abgeschwächtes Klimaziel geeinigt und den neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr um ein Jahr verschoben. Radio Blau hat sich darüber mit Felix Eckhardt von der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig sowie dem Er ist auch Vorsitzender des BUND, Bund für Naturschutz und Umwelt Deutschland in Sachsen, unterhalten. Zuerst wollte Radio Blau wissen, wie blickt er auf den ausgehandelten Kompromiss? In meinen jetzt mittlerweile knapp 23 Jahren als Professor und in meinen knapp 30 Jahren als Nachhaltigkeitsforscher hat die Frage, inwieweit man eigentlich aus Menschenrechten, aber auch aus dem Umweltvölkerrecht jetzt bestimmte Mindeststandards beim Ambitionsniveau für den Klimaschutz herleiten kann, immer eine große Rolle gespielt. So ist ja auch die erfolgreiche Klimaklage von dem Bundesverfassungsgericht entstanden, die ich mit Franziska Hess für BUND, SFV und andere 2018 eingereicht habe, die dann 2021 in Kernpunkten erfolgreich war. Das ist auch der Hintergrund für unsere laufende neue Klimaverfassungsbeschwerde und im Übrigen eine ähnliche Klage zur Biodiversität beim Bundesverfassungsgericht. Wir meinen, und ich meine, und zwar mit beiden Hüten, also sowohl wissenschaftlich, also als Nachhaltigkeitsforscher und Jurist, aber auch mit meinem ehrenamtlichen Hut als BUND Sachsen-Vorsitzender, dass natürlich liberale Demokratien einen Spielraum haben im Ausgleich der verschiedenen Freiheiten. Das ist ja gerade die Aufgabe von Parlamenten, die Freiheit der einen, die Freiheit der anderen in Ausgleich zu bringen. Beim Klima also zum Beispiel die wirtschaftliche Freiheit einerseits und den Schutz der elementaren Freiheitsvoraussetzungen, Leben, Gesundheit, Existenzminimum andererseits. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Grenzen dieses Abwägens ungefähr dort liegen, wo man die Erde substanziell erwärmt, ja, wo man über 1,5 Grad einem globalen Erwärmung deutlich hinausgeht, dann muss man einfach konstatieren, Industriestaaten haben mit der aktuellen naturwissenschaftlichen Datenlage dann schon heute kein Budget mehr für weitere Emissionen. Die EU-Klimaziele, die neuen für 2040, aber auch die sonstigen für 2030 und 2050 und auch die spezifischen deutschen Klimaziele berücksichtigen das überhaupt nicht. Die gehen davon aus, wir könnten uns noch Jahrzehnte Zeit lassen, bis wir zur Klimaneutralität kommen. Dementsprechend schätze ich das als verfassungs- und völkerrechtswidrig ein. Der Kompromiss in dieser Form ist untauglich, aber auch die ursprünglichen Vorschläge der Kommission wären untauglich. Argumentiert wird ja jetzt häufig mit dem Wohlergehen der Wirtschaft, das durch zu viel Klimaschutz gefährdet sei. Aber zugleich kann der Wandel hin zu so einer klimafreundlicheren Wirtschaft ja auch nicht mehr ganz ignoriert werden. Nur dass eben auch gerade so fragwürdige Formen von Klimafreundlichkeit wieder hervorgeholt werden, zum Beispiel die Atomenergie oder die unterirdische CO2-Speicherung. Wieso sind solche bequemen Lösungsansätze, die vielleicht ein bisschen weniger Verzicht beinhalten, gerade so populär in der Politik? Richtig ist, dass es beim Klimawandel maßgebliche Treiber gibt. Das ist vor allem der Einsatz fossiler Brennstoffe für Strom, Wärme, Mobilität, Zement in der Landwirtschaft oder für Kunststoffe und, wenn auch in geringerem Umfang als die fossilen, die übermäßige Tierhaltung. Plus als drittes den Umstand, dass wir zu wenig Treibhausgase aus der Luft, beispielsweise in Mooren und Wäldern, binden, weil wir diese Ökosysteme nicht ausreichend pflegen. Postfossil zu werden ist allerdings nicht nur für den Klimaschutz elementar. Entgegen dieser Debatte, die immer davon handelt, dass es diesen Gegensatz gibt zwischen Wirtschaft und Umwelt, bei der Postfossilität muss man vielmehr konstatieren, der Klimawandel droht wahnsinnig teuer zu werden, um den Faktor 5 oder 10 oder 15 teurer als eine anständige Klimapolitik. Dementsprechend ist es unsinnig, aus wirtschaftlichen Gründen an den fossilen Brennstoffen festzuhalten. Dazu kommt noch obendrauf, wenn wir, wie wir das zuletzt immer noch tun, auf Umwegen weiter fossile Brennstoffe aus Staaten wie Russland importieren, finanzieren wir Aggressionen, schlimmstenfalls gegen uns selbst und gegen unsere Demokratie. Es gibt also diverse Gründe, postfossil zu werden. Deswegen sind jedwede Argumente, die darauf abzielen, die Postfossilität hinauszögern, wenig überzeugend. Was jetzt speziell die alternative Atomenergie angeht, so ist diese keine kurzfristige Alternative, weil die Errichtung von Atomkraftwerken und Endlagern ist ein extrem langwieriger Vorgang. Windräder und Solarpanels können sehr, sehr schnell gebaut werden. Energieeffizienz und Suffizienz ist auch schnell umsetzbar. Insofern ist die Atomenergie schon wegen der gebotenen Eile überhaupt keine Alternative. Jenseits dessen wirft sie ungelöste Fragen auf, beispielsweise bei der Endlagerung oder auch beim Attentatsrisiko. Ein Unglück wie in Fukushima oder Tschernobyl kann auch durch ein bewusst zum Absturz gebrachtes Passagierflugzeug im Stil von 9-11, ja, 11. September 2001 in den USA herbeigeführt werden, und das wäre in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland die maximale Katastrophe. Was jetzt CCS angeht, also Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid unter der Erde, so ist die Option technisch erstens nicht ausgereift, zweitens ist sie sehr, sehr teuer, drittens kommt ein Teil der Emissionen wieder an die Erdoberfläche, viertens muss ich dafür weiterhin fossile Brennstoffe einsetzen, und das ist aus den besagten Gründen genau das, was man vermeiden sollte. Dass das jetzt populär ist, ich frage auch, warum das so populär ist, hängt vordergründig daran, dass man sich diese Zusammenhänge nicht klar macht. Etwas komplexer wird es aber natürlich dadurch, dass wir Menschen, und zwar sowohl Leute in der Politik als auch in der Gesellschaft, in Unternehmen, in der Zivilgesellschaft, die ja alle wechselseitig voneinander abhängen, natürlich kaum in der Summe so blöd sein werden, dass sie diese Zusammenhänge alle nicht kennen, die ich gerade referiere. Wir wissen aber aus der Verhaltensforschung in Soziologie, Ökonomik, Psychologie, Kulturwissenschaft etc., das, was wir auch wissen, wenn wir einfach morgens in den Spiegel gucken, Faktenwissen beeinflusst unsere menschlichen Motive nur sehr begrenzt. Es geht da um andere Dinge, beispielsweise kurzfristige Eigennutzenkalküle. Man will noch ein bisschen Gewinn machen mit den fossilen Brennstoffen, oder man will das Leben nicht umstellen müssen und will einfach so weiterleben wie bisher. Und klar, wenn man auf erneuerbare Energien setzt, die sind zwar, wenn ich die Folgeschäden des Klimawandels berücksichtige, schon allein deshalb auf Dauer sogar kostengünstiger als die fossilen Brennstoffe. Wenn ich aber tatsächlich zeitnah zu Null-Emissionen kommen will, dann werde ich auch nicht nur mehr Erneuerbare, nicht nur mehr Effizienz, sondern auch mehr Genügsamkeit, also Suffizienz brauchen. Und das klingt so wie ab und an nochmal hinterfragen, ob wir manche Dinge wirklich brauchen. Und das ist sicher unpopulär. Aber da stehen Eigennutzenkalküle im Wege, auch menschliche Emotionen, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, die Neigung zu Ausreden, die Neigung zu Sündenbockdenken, machen es uns allen nicht einfacher. Ein noch dazu nächstes Problem, unsichtbares, schwer fassbares, in hochkomplexen Kausalitäten ablaufendes Problem wie den Klimawandel wirklich ernst zu nehmen. Ein Problem für den Klimaschutz im Moment ja vielleicht auch so ein bisschen der Föderalismus. Die Ansichten über Klimagerechtigkeit sind innerhalb der Bundesrepublik, aber auch mehr noch innerhalb der EU und noch mehr dann weltweit unterschiedlich. Verbindlichkeit ist da eigentlich nur vorstellbar durch vielleicht einen juristischen und wissenschaftlichen Blick auf den Klimaschutz, zum Beispiel indem man sich auf Urteile des Internationalen Gerichtshofs bezieht. Oder was denkst du, wie kann man dem entgegenwirken, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und dann am Ende nichts dabei herauskommt? Völkerrecht entsteht ja im Konsens der Staaten, die dann vertragliche Vereinbarungen schließen. Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz 2015, was eben die weit unter 2 Grad im Sinne von möglichst 1,5 Grad Temperaturgrenze für alle Staaten verbindlich festschreibt, war wohl nur deshalb möglich, weil die Staaten sich nicht klargemacht haben, dass das natürlich rechtsverbindlich ist, wie der IGH, der Internationale Gerichtshof, jetzt kürzlich in einem bahnbrechenden Gutachten für die UN-Generalversammlung bestätigt hat. Insofern, die weltweit festliegende Ambition haben wir. Die Frage ist, hält sich da jetzt jemand dran? Oder auch wenn jetzt der IGH die Tür weit aufmacht für Klagen, zum Beispiel von Ländern des globalen Südens, die unter dem Klimawandel leiden, ihn aber kaum verursacht haben, gegen Länder wie Deutschland, ist natürlich die Frage, wenn dann Deutschland, Frankreich, USA, China zu irgendwas verpflichtet werden oder vielleicht sogar Schadensersatz zahlen müssen, weil sie ihre Verpflichtungen nicht ernst nehmen, hält sich denn jemand an die Urteile? Ich selber halt in einer Situation, wo politische Mehrheiten und erst recht Autokratien weltweit an dem Klimathema weniger denn je Interesse haben, solche Rechtswege und solche Klagen, sei es von Staaten gegen andere Staaten vor dem IGH, sei es wie unsere Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht auf mehr Klimaschutzambitionen oder mehr Biodiversitätsschutz, für fast schon alternativlos. Grundsätzlich ist aber aus Gewaltenteilungsgründen die Rolle von Gerichten natürlich begrenzt. Ja, die können einen Rahmen setzen und können eben sagen, ihr müsst die Ambitionen generell erhöhen. Aber letzten Endes muss doch immer die politische Mehrheit denn konkrete Maßnahmen ergreifen. Es gibt kein Zaubermittel, dahin zu kommen. Wenn wir das nicht wollen, werden wir es nicht machen. Wir haben die Regierung, die wir verdienen. Und die Befürchtung ist ganz klar, dass wir auf dem fossilen Pfad weitermachen. Die Bundesregierung versucht ja sogar noch extra viele Gaskraftwerke jetzt zuzubauen. Das wird ihr möglicherweise von der EU-Kommission teilweise untersagt werden, weil die Bundesregierung es sogar subventionieren will. Also die will quasi den Klimawandel noch zusätzlich subventionieren, noch mehr als ohnehin schon durch Pendlerpauschale und viele andere fossile Subventionen. Dennoch ist absolut zu befürchten, und zwar nicht speziell in Deutschland, sondern in Europa und der Welt, dass wir das Ganze nicht rechtzeitig angehen und dann in alle Folgen des Klimawandels hineinlaufen, bis hin zu Nahrungs- und Wasserknappheit, Kriegen um schwindende Ressourcen, riesigen Migrationsbewegungen und, sarkastisch gesprochen, vielleicht kommt es nicht mal bis dahin, weil wir einfach aktuell, indem wir zum Beispiel Flüssiggas aus Indien importieren, was vorher als Leitungsgas aus Russland gekommen ist, auch den potenziellen Krieg gegen uns selber derzeit schon finanzieren. Jetzt sind solche Klimakonferenzen wie in Brasilien ja auch häufig ein bisschen unbefriedigend aus so einer Sicht des Klimaschutzes. Trotz allem gibt es ja auch vielleicht keine Alternative zu solchen Klimakonferenzen. Siehst du in Belém auch positive Ansätze? Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil erst ganz zum Ende der Konferenz die Ergebnisse feststehen. Angesichts der schweren Krise der internationalen Beziehungen wäre es allerdings eine große Überraschung, wenn substanziell bei der Konferenz etwas herauskommt. Das heißt allerdings nicht, so schön mediengängig und populär diese These auch ist, dass es jetzt eine klare Alternative zu solchen Klimakonferenzen gibt. Was sollte die Alternative sein? Ich sage nur realistisch, man wird an allen Stellen, also sowohl was um politische Mehrheit, wo es um politische Mehrheiten geht, als auch eben mit solchen Klagen, wie ich sie skizziert habe, mehr denn je kämpfen müssen, um der Postfossilität näher zu kommen. Momentan ist es nicht mehr nur so wie in den letzten Jahren, dass wir zu langsam vorangehen. Wir sind aktuell im Grunde im Rückwärtsgang. Und das ist schon maximal fatal. Auch so Konflikte werden ja in Belém deutlicher zwischen dem vom Klimawandel mehr und vielleicht ein bisschen weniger existenziell betroffenen Akteuren. Zum Beispiel sind ja gestern indigene Aktivistinnen und ihre UnterstützerInnen am Dienstagabend auf das Gelände der Weltklimakonferenz in Belém eingedrungen. Wie kann man denn in Europa mehr Empathie mit den ja noch existenziell betroffeneren Menschen herbeiführen? Oder ja, schwierige Frage. Es gibt, glaube ich, keinen Masterplan dafür, wie man jemanden zur Empathie bringt. Du hebst ja auch auf ein sehr, sehr altruistisches Motiv im Grunde ab, dass du sagst, ja, wir sollen da also quasi aus Mitleid mit irgendjemandem jetzt handeln. Das bräuchten wir eigentlich gar nicht, wenn wir sehen, was die weitere Nutzung der fossilen Brennstoffe für uns bedeutet, nämlich die maximale Katastrophe. Das ist ja ein bisschen so vielleicht, dass die Menschen in Europa und Amerika noch nicht so existenziell betroffen sind, weil sie eben sich sagen, wenn ein Schaden da ist, dann bezahlt das die Versicherung, und andere sind halt dann doch anders davon betroffen, obwohl das in Europa und in den USA ja auch immer mehr Menschen natürlich betrifft. Aber ich sehe da noch gewisse Unterschiede vielleicht, und vielleicht sind da noch zu wenige Menschen. Es gibt Grund, worauf du hinaus willst, ist, dass halt in Äquatornähe natürlich die Klimawandelfolgen gravierender sind und dagegen dann einfach zunehmend unbewohnbar werden, wegen Hitze, Trockenheit etc. Das ist richtig. Gleichzeitig hatte ich auch gesagt, wenn wir weiter auf fossile Brennstoffe setzen, dann wird das möglicherweise vor dem eigentlichen Klimawandel noch andere Folgen haben, ja, dass wir beispielsweise in den Krieg mit Russland geraten, und das wird unmittelbarer, viel existenzieller zuschlagen, möglicherweise noch als das, was man sich unter Klimawandelfolgen vorstellt. Das heißt, du hast wahrscheinlich recht mit deiner Beobachtung, dass eine Reihe von Leuten glauben, das betrifft uns nicht. Das könnte aber eine sehr, sehr gravierende Fehlannahme sein. Der BUND in Sachsen, der engagiert sich ja insbesondere auch für den Klimaschutz in Sachsen. Wie schaust du auf den Klimaschutz in Sachsen denn, um das jetzt nochmal auf die lokale Ebene her zurückzuführen? Ja, auf der regionalen Ebene haben wir ja in Sachsen die gleiche Koalition, wie wir sie auf Bundesebene haben, die schwarz-rote. Nur dass es in Sachsen eine Minderheitsregierung ist. Die Minderheitsregierungskonstellation hat das jetzt bei den Haushaltsverhandlungen im Sommer ermöglicht, dass auch ein paar andere Einflüsse, zum Beispiel grüne Einflüsse, da noch auf den Haushalt möglich waren. Grundsätzlich ist aber die Diagnose die gleiche wie auf Bundesebene und leider auch auf EU-Ebene. Das geht zu langsam voran bei der Postfossilität. Es geht an manchen Stellen sogar in die Gegenrichtung. Generell ist die sächsische Ebene von den drei Ebenen, jetzt EU, Nationalstaat und Bundesland, natürlich die unwichtigste, weil die meisten rechtlichen Zuständigkeiten auf den höheren Ebenen, vor allem auf der EU-Ebene, liegen. Und es würde auch nichts bringen, allein in Sachsen jetzt voranzugehen, dann würden sich die Emissionen halt irgendwo anders hin verlagern, in einem offenen Markt, wie es die EU nun mal ist. Was Sachsen machen könnte und aber eben nie gemacht hat, seine Ministerpräsidenten, egal wer es gerade war, haben vielmehr mal das Gegenteil gemacht. Sachsen könnte Druck machen für raschere Postfossilität auf EU-Ebene. Der amtierende Ministerpräsident, wie auch seine Vorgänger, macht aber eben das Gegenteil und versucht eher zu bremsen. Du bist ja auch Teil der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Was beschäftigt euch da im Moment so, oder schaut ihr auch da gespannt auf das, was in Brasilien passiert, erstmal? Das ist richtig, dass ich Gründer und Leiter der FNK bin. Und wie eingangs des Gesprächs festgestellt, ist die Begründung, warum es ein Mindestambitionsniveau beim Klimaschutz und eben auch damit bei der Postfossilität gibt, seit den Zeiten meiner Habilschrift Theorie der Nachhaltigkeit oder auf Englisch Sustainability, ein Kernanliegen, was wir hier haben. Aktuell beschäftigt mich, beschäftigt uns insbesondere das bahnbrechende Gutachten des IGH, des Internationalen Gerichtshofs, auf Anforderung der UN-Generalversammlung vom Juli 2025, in welchem der IGH eben klargemacht hat, die 1,5-Grad-Grenze ist verbindlich und halten sich Staaten da nicht dran, können sie von stärker vom Klimawandel betroffenen Staaten verklagt werden und zwar auch auf Schadensersatz verklagt werden. Da können aber Milliarden an Beträgen aufgerufen werden potenziell. Die entsprechenden Erkenntnisse in diesem Zusammenhang, die weitestgehend sich mit dem decken, was ich seit 25 Jahren denke, haben wir jetzt auch in unseren beiden laufenden Verfassungsbeschwerden zu Klima und Biodiversität entsprechend vorgetragen. Und ich schreibe auch gerade nochmal an einer Studie für das Umweltbundesamt der Bundesregierung dazu, was das IGH-Gutachten eigentlich bedeutet. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig steht es natürlich massiv antagonistisch zum derzeitigen Mainstream. Und man wird schauen müssen, was aus dieser Gegensätzlichkeit entsteht. Dann können wir vielleicht zum Schluss nochmal auf die Internetpräsenzen hinweisen. www.bund-sachsen.de, da wäre die Pressemitteilung zu einem Kommentar zu finden. Und auch auf der Seite der Forschungsstelle felix-eckhardt.eu, da kann man auch noch mehr finden. Oder es sind noch weitere Internetpräsenzen, die erwähnt werden müssen? Muss man nicht erwähnen, man muss Eckhardt nur richtig schreiben. E-K-A-R-D-T. Man kann auch einfach Felix Nachhaltigkeit googeln. Genau, das sagt Felix Eckhardt mit DT und mit einem K, nur ohne CK. Also Eckhardt ist Teil der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig sowie Vorsitzender des BUND für Naturschutz und Umwelt Deutschland in Sachsen. Radio Blau sprach mit ihm unter anderem über den Beginn des UN-Klimagipfels und den davor ausgehandelten Kompromiss der EU-Staaten, der abgeschwächte Klimaziele vorsieht. Der UN-Klimagipfel findet dieses Jahr in Brasilien statt und hat am Montag, also Anfang dieser Woche, begonnen. Ein weiterer Grund, heute vielleicht zu den Fridays zu gehen. Heute ist Klimastreik. Ihr findet sicherlich eine Demonstration bei euch in der Nähe. In Halle geht es los um 16 Uhr. An der Oper. Die Demo geht dann übers Steintor zum August-Webel-Platz und zurück zur Oper. Und was aber vielleicht auch noch wichtig ist, im Kopf zu behalten, beziehungsweise, dass man selbigen den Kopf nicht in den Sand stecken sollte und weitermacht und für eine bessere Welt auf die Straße geht oder sich einsetzt, sein Leben entsprechend gestaltet und mit anderen Leuten in den Austausch geht. Wir hören jetzt einen Song, Get Up, von der Band Squish. Yeah. Werkbank gefehlen. Da geht es hier schon weiter. Das Lied ist jetzt tatsächlich irgendwie ein ziemlich obskurer Vinylfund, beziehungsweise erschienen auf einer Compilation von Leuten, die diesen Fund an meiner Stadt getätigt haben. Die Compilation nennt sich Boogie on the Mainline und das sind alles so ja Funk- und Boogie-Releases, die von so kleinen Bands, die alle keinerlei kommerziellen Erfolg hatten, so im Eigenvertrieb veröffentlicht wurden in den 70er und 80er Jahren in Deutschland. Und wir haben es jetzt hier kurz vor 9 Uhr, ihr hört das Morgenmagazin und wir beschäftigen uns gleich mit einer sehr bekannten, berühmten und auch, wie ich finde, sehr wichtigen und tollen Autorin, die heute vor 118 Jahren geboren wurde. Vorher hören wir noch ein Stückchen Musik und es gibt dann gleich nochmal Nachrichten, Aktuelles zum Tag. Vorher jetzt hier noch ein Song von Madani Dust. اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارم بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری حالا دست برخصین بچه ها برخصین بچه ها دست دست دست حالا دست برخصین بچه ها برخصین بچه ها من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری Thank you.

Zum 1. Juli 2026 will die Koalition außerdem die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Merz sprach von einer Größenordnung von etwa 350 Millionen Euro zugunsten der Luftverkehrsindustrie in Deutschland. Wenn es damit Steuerausfälle geben sollte, würden diese im Verkehrsetat verbucht. Die Luftverkehrssteuer war zum 1. Juli 2024 deutlich angehoben worden. Ein sogenannter Deutschlandfonds soll außerdem für einen Investitionsschub in der Wirtschaft sorgen. Der Fonds sollte nach Angaben von Bundesfinanzminister Klingbeil als Andockstelle für privates Kapital dienen, um neben den bereits auf den Weg gebrachten öffentlichen Investitionen private Gelder zu mobilisieren. Nach langen Verhandlungen haben sich die USA und Argentinien auf ein Handelsabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Argentinien eine Reihe von US-Produkten wie Chemikalien, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen privilegierten Zugang zu seinem Markt gewährt, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses hervorgeht. Im Gegenzug werden die Vereinigten Staaten demnach Zölle auf bestimmte Rohstoffe und Pharmaprodukte aufheben. Zudem wurden Absprachen etwa zum Abbau von Handelsbarrieren, zum Umweltschutz und zu Subventionen getroffen. Ähnliche Vereinbarungen schloss die US-Regierung auch mit Ecuador, Guatemala und El Salvador. Die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe werden Wissenschaftlern zufolge in diesem Jahr einen neuen Rekordwert erreichen. Laut einer Studie des Global Carbon Project wird der Ausstoß um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr steigen. In den vergangenen 10 Jahren habe der jährliche Anstieg im Schnitt 0,8% betragen. Angesichts der Zunahme der Kohlenstoffemissionen werde es nahezu unmöglich, die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad zu begrenzen. Dieses Ziel war 2015 beim Pariser Klimaabkommen vereinbart worden. Das waren jetzt die Nachrichten für Freitag, den 14.11.2025. Und wir wollen jetzt zurückblicken. Vor 118 Jahren ist die schwedische Autorin Astrid Lindgren erschienen. Und für uns ist das Anlass, uns mit ihrem wohl bekanntesten Buch Pippi Langstrumpf zu beschäftigen, das ja immer wieder diskutiert wird, wo es so um Passagen geht, die quasi abgeändert werden sollen wegen rassistischer Begriffe, die da fallen. Trotzdem ist dieses Buch ja so lässt sich ja nicht verleugnen, dass dieses Buch einen wichtigen und guten Anteil dazu beigetragen hat, die junge Generation im Nachkrieg Deutschland, also vor 80 Jahren, das war, ist nämlich das Buch erschienen, das ist nämlich jetzt auch ein rundes Datum, am 26. November 1945 auf Schwedisch und dann bis Anfang der 50er, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch auf Deutsch, ist es erschienen. Wobei man da auch schon, dieses Buch hat eine weite Geschichte der Zensur, weil diese ersten Übersetzungen auch geglättet und geschönt wurden. Da waren jetzt die rassistischen Begriffe kein Problem, aber dafür unpädagogisches Verhalten von Pippi Langstrumpf. Und um euch jetzt ein bisschen darauf einzustimmen, hören wir mein Lieblingslied von Pippi Langstrumpf. Faul sein ist wunderschön. Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat doch Zeit. Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen, ist die Welt so schön und fein. Faul sein ist wunderschön, liebe Mutter, glaub es mir. Wenn ich wiederkomm, will ich fleißig sein, ja, das verspreche ich dir. Tralalalala, die Mutter, die backt Kuchen. Der schmeckt dem Faulpelz gut, genauso gehen in die Welt. Ja, die Utopie, die darin steckt, dass ein kleines Mädchen allein in einer großen Villa wohnt, mit einem Pferd und einem Affen und eine Kiste voller Gold ihr eigen nennt, die ist gewaltig. Und das Buch Pippi Langstrumpf ist neben anderen Büchern der Autorin Astrid Lindgren, die heute vor 118 Jahren geboren wurde, wie etwa Michel aus Lönneberger oder Ronja Räubertochter und vielen anderen, ja, ein wichtiger Einfluss, gerade auch im Nachkriegsdeutschland, wo die Bücher von Astrid Lindgren auf jeden Fall ja auch ein wichtiger Baustein der Kinder- und Jugendkultur sind. Ja, es gibt aber auch schon länger eine Kritik, die sich gar nicht nur auf Pippi Langstrumpf begrenzt, dass in ihrem Werk ja rassistische Sprache reproduziert wird und da so ein gewisser Exotismus zur Schau getragen wird. Wir hören jetzt einen Beitrag zu dieser Debatte um Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, was mir zum Beispiel gefällt so, dass es sozusagen um ein Mädchen geht, das sich nichts gefallen lässt. 2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, bitte, und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Und so ein bisschen das macht, was ihr gefällt und aus sich herausdrückt, dass man da so eine starke Frauenfigur. Ja, Charakter, dass sie so mutig ist und dass sie so Tiere hochheben kann. Naja, bei Pippi, dass das alles so ganz unkonventionell war und überhaupt nicht dem entsprach, was in meiner Kindheit Ordnung bedeutete und Regeln und so. Und dass sie das alles einfach gemacht hat, worauf sie Lust hatte und dass man einfach aus einem Baum Limonaden holen konnte. Ich glaube, der Limonadenbaum hat mir am meisten gefallen. Hey Pippi Langstrumpf, tolle, tolle, tolle, obsassa. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Astrid Lindgren und ihre Pippi Langstrumpf. Ein Klassiker der Kinderbücher. Wer kennt sie nicht? Das kleine, weiße und rothaarige Mädchen, das ganz alleine mit einem Affen und einem Pferd in einer kunterbunten Villa in Schweden wohnt. Sie ist scheinbar keinen Verpflichtungen wie Schule ausgesetzt, muss sich auch nicht an gesellschaftliche Normen wie Ordnung oder Sauberkeit halten und hat die schönste und aufregendste Zeit ihres Lebens. Ganz ohne Eltern, die den ganzen Tag meckern und nörgeln. Pippi Langstrumpf. Rebellisch, unabhängig und reich sitzt sie auf einem Haufen Goldtaler. Für viele Kinder eine wunderschöne Utopie. Die Tochter der Schriftstellerin Astrid Lindgren, Karin, erfand die Figur der Pippi Langstrumpf, als sie mit 7 Jahren im Urlaub mit einer Lungenentzündung im Bett lag. Pippi Langstrumpf wurde heute vor 75 Jahren, 1945, zum ersten Mal veröffentlicht und war der internationale Durchbruch für Astrid Lindgren als Schriftstellerin. 1945, das ist mittlerweile ganz schön lange her. Seitdem gibt es eine gewisse Sensibilität für die Herabsetzung anderer Menschen, auch wenn das heute immer noch nicht selbstverständlich ist. Seit den Nullerjahren wurde im öffentlichen Diskurs Kritik hörbar, die auf die rassistische Sprache und Gesten in der Pippi Langstrumpf-Verfilmung und den Büchern hinwiesen. So macht beispielsweise Pippi in der Verfilmung einen Asiaten nach und formt mit ihren Fingern die Augen zu Schlitzen. Lustig oder rassistisch? Pippi macht einen Asiaten nach. Seit Jahrzehnten zieht sie diese Grimasse. Doch Weihnachten 2014 gibt es im TV eine politisch korrekte Pippi. Die Einstellung mit ihrer Grimasse wurde einfach herausgeschnitten. Nur Pippis Gesang bleibt. Zensur der Nationalheldin Astrid Lindgren. Die Fernsehserie wurde schon 17 Mal technisch modernisiert und nun haben wir sie ein wenig inhaltlich überarbeitet. Astrid hätte uns zugestimmt, weil es auch für sie Zeit ihres Lebens das Wichtigste war, Rücksicht auf Kinder zu nehmen. Und manche Kinder reagieren auf Szenen oder Texte heute anders als damals. Die Werte der Gesellschaft haben sich verändert. Im Dezember 2014 wurde diese Szene also aus den Filmen herausgeschnitten. In den Originalbüchern sind sie aber noch enthalten. Aber auch die Bezeichnung König, so wie Pippi ihren Vater nennt, sind angesichts der grausamen Sklaverei-Vergangenheit eine extrem verletzende Bezeichnung für viele. Als König wurde früher, zu Beginn der 30er und 40er Jahre, ein monarchischer Herrscher Afrikas, also quasi ein imperialistischer Eroberer Afrikas, bezeichnet. Man denkt, dass es nur um Worte wie Neger oder König denn geht. Nee, es geht um eine ganze Hierarchiebotschaft, wo Schwarzafrikaner, wenn man sie irgendwie als Menschen analysiert, sich ganz unten befinden. So äußerte sich ein Mitglied von dem Integrationsrat der Stadt Bonn. 2010 streicht der Oettinger Verlag das Wort Negerkönig und Negersprache aus den Pippi-Langstrumpf-Kinderbüchern und ersetzt es mit dem Begriff des Südseekönigs und der Takatuka-Sprache. Wenn das Loch ganz durchgeht, kriegen die Indianer auf der anderen Seite der Erde auch mal anständige Medizin zu trinken. Und wer weiß, vielleicht haben sie Wut im Bauch und einen verdorbenen Magen. Oder sie haben die Nase voll und werden den Schnupfen nicht los. Oder die Haare fallen ihnen aus und sie können sich nicht mehr gegenseitig skalpieren. Egal, was sie haben. Diese Medizin hilft ja zum Glück gegen alles. Ich wünsche euch allen gute Besserung. Natürlich sollte man Begriffe in ihren zeithistorischen Kontext setzen. Aber nur, weil die Bezeichnung von 1945 bis 2000 gesamtgesellschaftlich nicht problematisiert worden ist, heißt das nicht, dass der Begriff nicht auch schon damals abwertend und erniedrigend gemeint war. Klar ist, Astrid Lindgren hat damals, genauso wie wir heute, in einer zutiefst rassistischen Gesellschaft gelebt. Und sie oder auch ihre Tochter haben sich genau deshalb auch dieser Ausdrücke bedient. Denn Sprache ist ein sehr konkretes und prägnantes Ausdrucksmittel, durch das wir gesellschaftliche Verhältnisse formulieren, wie SchriftstellerInnen sicherlich am besten wissen. Ohne Astrid Lindgren nun böse Absichten unterstellen zu wollen, stellt sich die Frage, wie verfährt eine Gesellschaft mit dieser Art von Kinder- und Jugendbüchern? Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Eingreifen oder Verändern in dieses kulturelle Gut natürlich eine Zensur darstellt. So hat beispielsweise der renommierte schwedische Fernsehjournalist Janne Josefsson im Juli 2017 eine Gemeinde verurteilt, die aus eben jenen politischen und ideologischen Gründen die uralten Ausgaben der Pippi-Langstrumpf-Kinderbücher verbrennen und entsorgen ließen. Er halte es für notwendig, dieses Zeugnis im Original zu erhalten, da man daran eben den Kindern auch beibringen kann, wie man sich damals ausgedrückt hat und dass man das heute eben nicht mehr so tut und sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Klar ist, dass es um mehr als Pippi Langstrumpf geht. Es geht um Vorurteile in der Kinder- und Jugendliteratur, die Kinder erlernen, wenn ihnen niemand erklärend beiseite steht. Die Bonner Bibliotheksleitung geht einen Schritt weiter. Sie hat gemeinsam mit dem Verband Binationaler Ehen und Partnerschaften eine Positivliste erstellt. Darauf stehen Kinder- und Jugendbücher, in denen besonders auf Geschlechterneutralität und eine wertschätzende Darstellung anderer Kulturen geachtet wird. Diese Bücher sind jetzt in der Bibliothek neben den Kinderbuchklassikern zu finden und so entscheiden am Ende die Eltern. Old but gold. Dieser Spruch trifft auch hier wieder mal nicht zu. Daher mag Pippi Langstrumpf zwar auch eine positive Inspiration in unserer Kindheit gewesen sein, und sie allein macht uns bestimmt nicht zu RassistInnen. Aber es gibt halt eine herabsetzende Darstellung von anderen Menschen in diesen Büchern, über die man in der Klassikerversion auch nicht selbstverständlich drüber lesen kann. Außer man ist halt von der ganz harten Sorte. Ein Beitrag von 2020, wo eben dieses Veröffentlichungsjubiläum, was uns ja jetzt auch noch bevorsteht, am 26. November, 75 Jahre her war. Jetzt sind es 80 Jahre. Am 26. November 1945 im schwedischen Original erstmals erschienen Pippi Langstrumpf. In dem Beitrag ging es um eben die Beschäftigung, also den Diskurs um die Reproduktion rassistischer Sprache in Kinderbüchern, im Speziellen bei Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf. Der Beitrag wurde hier nachträglich bearbeitet, falls ihr jetzt irgendwie gerade Zuckungen hattet oder dachtet, irgendwas stimmt nicht am Radio bei euch oder so. Das war hier technisch herbeigeführt von der tagesaktuellen Redaktion. Und jetzt hören wir ein Stückchen Musik. Ich weiß gar nicht, ob das aus Schweden ist oder aus Dänemark. Das ist aber vielleicht auch nicht ganz wichtig. Es ist also so ein bisschen nordisch auch. Es ist der von dem Künstler Huba Buba Club und nennt sich Moped Bart. Jeg hakker klokke på Ingen steder jeg må gå Jeg kjører høy fart Med moped bart Jeg ruller opp noen små og ferdig pakka nå. Club aus Norwegen mit dem Song Moped Bart. Und ein Moped Bart, falls ihr euch jetzt fragt, was genau das sein soll, ist der Schnurrbart eines 16-Jährigen, weil mit 16 darf man Moped fahren und dann lassen sich manche vielleicht auch versuchen, sich ein Schnurrbart stehen zu lassen, und der sieht dann irgendwie vielleicht nicht ganz so prachtvoll aus wie bei Leuten, die schon ein paar mehr Länze erlebt haben und da vielleicht einen entsprechend stärkeren Bartwuchs vorweisen können. Ja, wir blicken jetzt auf ein wenig erfreuliches Ereignis, was Ende diesen Monats stattfinden soll. Da will sich die Nachfolgeorganisation der Jungen Alternative in Gießen gründen. Anfang des Jahres drängte die AfD auf eine Auflösung der Jungen Alternative, kurz JA, und stimmte auf dem Parteitag in Riesa für die Neugründung einer parteinäheren, vermutlich nicht weniger radikalen Jugendorganisation. Radio Korax sprach dazu mit dem Politik- und Sozialwissenschaftler Andreas Petrik. Andreas Petrik ist Professor für Didaktik im Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität hier in Halle. Er befasst sich entsprechend viel mit Bildungsfragen, und der Fokus seiner Lehre und Forschung sind Chancen und Schwierigkeiten der politischen Identitätsfindung von Jugendlichen. Andreas Petrik erklärt, warum sich die Jugendorganisation der AfD nun nicht umstrukturiert hat, sondern neu gründet. Das war ein geschickter Schachzug der AfD, denn die Junge Alternative ist ja seit über 2 Jahren gesichert rechtsextremistisch und wäre sehr wahrscheinlich auch irgendwann verboten worden. Und das wäre natürlich ein zusätzliches Argument gewesen für ein mögliches AfD-Verbot. Also hat sich die Partei gedacht, wir organisieren unsere Jugendorganisation nach dem Vorbild der Jusos. Man muss verpflichtend Mitglied der AfD sein, und das heißt, die Partei kann hier theoretisch ganz anders kontrollieren, wer dabei ist von der Jugend und wer nicht. Da wird sich für mich jetzt die Frage anschließen, also dieser strategische Move, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, der AfD, inwiefern setzt der vielleicht auch einen Anfang oder auch einen Endpunkt einer Strategieveränderung? Das Gute ist an der AfD, und den Satz sage ich nicht so oft, dass sie da völlig disparat agiert.

auszuhalten, dass Menschen anders sind und dass man sich vielleicht auch mal zofft, verbal und auseinandersetzt und aber trotzdem am Ende dafür streitet, nicht einer Meinung sein zu müssen. Andreas Petrik ist Professor für Didaktik im Institut für Politikwissenschaft der MLU hier in Halle und Anlass des Gesprächs ist die Gründung der neuen Jugendorganisation der AfD, die wahrscheinlich Generation Deutschland heißen soll. Die will sich am 29. November in Gießen gründen. Dagegen ruft das Bündnis Widersetzen zum Protest auf. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Webseite widersetzen.com. Und wir hören hier einen Song, der euch vielleicht auch im Grunde beleidigen könnte, wenn ihr des Französischen mächtig seid. Salut les salauds. Salut les salauds von der französischen Band Interview. Und ich habe jetzt hier noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch, falls ihr nicht wisst, was ihr heute Abend oder am Wochenende so erleben könnt hier in Halle und Leipzig. In Halle kann man sich heute den Dokumentarfilm Im Osten was Neues anschauen. Da geht es um den Fußballtrainer Thomas Eichi Eichstätt, der mit seiner Mannschaft aus Torgelow in der Nähe von Greifswald, wenn er bei Turnieren da mit denen auftaucht, fallen sie sofort auf. Der große, kräftige Mann mit Glatze, Tattoos und einer Stimme, die über das ganze Feld hallt, trainiert vor allem Geflüchtete. Auf dem Rasen sind die jungen Erwachsenen ganz im Hier und Jetzt, doch abseits des Spielfelds holt sie ihre Vergangenheit und Sehnsucht nach Heimat ein. Jobsuche, Fremdenfeindlichkeit und die Suche nach Zugehörigkeit sind für sie zusätzliche harte Lebensrealität. Für viele der Spieler ist Eichi Bezugsperson und Freund. Doch der blickt auf ein früheres, dunkles Leben als Rechtsextremist zurück. Der abendfüllende Dokumentarfilm, den ihr heute Abend um 17.15 Uhr im Push-Kino sehen könnt. Und dann nochmal am Sonntag um 16.15 Uhr zeigt mal humorvoll und leicht, mal tiefsinnig und ungeschönt ihre Lebenswege, die gegensätzlicher nicht sein können. Genau, Eintritt kostet 8 bzw. ermäßigt 7 Euro. Pushkino in Halle. Kultur pur, Kultur pur, Kultur pur. Ich habe hier mal mir das rausgenommen, weil ich ja machen kann, was ich will, euch einen alten Jingle wiederzuverwerten, der einfach zu schön ist. Für alle, die den Film gucken zu langweilig ist oder die danach noch weitermachen wollen, gibt es in der Reihe in Halle heute Abend ordentlich Punk auf die Ohren. Die Bands Dreck weg, Morgen / Grauen, Easy Living und Spitlicker. Gibt es da ab 20 Uhr zu hören. Einlass ist schon um 19 Uhr in der Reichstraße 78. Alternativ dazu gibt es in der Galle, auch in Halle, ein anderes Konzert. Da spielen Left for Pleasure, Sektion No Fun, Britney's Fears und Knast. Und danach gibt es noch eine Hardcore-Trance-Aftershow mit DJ Muskelkater und den Donnertorten. Kultur pur, Kultur pur, Kultur pur. Ansonsten gibt's am Sonntag im Stadtmuseum in Halle den Sängerkrieg der Heidehasen, ein Theaterstück, das die Geschichte, ein Märchen erzählt vom einfachen Hasen, der nach Großem strebt. Eine Gauklerin erzählt singend diese Fabel über Politik und Intrige, ein Märchen vom einfachen Hasen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das ist für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren. Eintritt kostet 5 Euro. Kultur pur, Kultur pur, Kultur pur. Und außerdem ist noch bis Sonntag im Bedürfnis in der Merseburger Straße in Halle die Installation Krusti von Marie Donike und Johannes Specks zu sehen. Das ist eine gedankliche Reise in die kulinarische Vergangenheit der DDR. Es geht um die Krusta, so ein typischer Snack, der quasi so eine Mischung aus ja sehr vielem ist, an sich irgendwie so ein bisschen eine Pizza mit Mischbrotteig. Und in verschiedensten Variationen, Spreewaldkruster oder Teufelskruster, verschiedene Möglichkeiten gibt es da, dieses Gericht zuzubereiten. Und dann noch als kleiner Hinweis zum Abschluss, in Leipzig im Zeitgeschichtlichen Forum gibt es eine Buchvorstellung mit Dr. Annette Schumann. Die hat ein Buch geschrieben, Wir sind anders, wie die DDR-Frauen bis heute, prägt. Das gibt es heute Abend um 19 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum. Und damit geht hier das Morgenmagazin zu Ende. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende. Oh.